Bis weit in die frühe Neuzeit hinein wurde der Körper des Königs in seinen Rollen als Repräsentant mit Gottes Gnaden und gleichermaßen alternder Monarch gesehen, dessen Einheit er allein in Form des Body Politic zu konstituieren vermochte. In seinem Buch »Die zwei Körper des Königs«, eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters von 1957, entwickelt der deutsche Historiker Ernst Kantorowicz die Idee einer Dualität von königlichem Körper, bestehend aus dem repräsentativen, transzendentalen und sterblichen und dem privaten, sterblichen Körper des Königs. Aus dieser juristischen Fiktion, wie es dort heißt, entsteht die Dynamik und Spiegelung von Christus, der göttlich und menschlich zugleich ist. Von zentraler Bedeutung für den Erfolg der Monarchie und auch für das Christentum, das die monarchische Erzählung ermöglichte und zum Selbsterhalt auch benötigte, war letztlich das Schüren von Angst. Die mächtige Übernatürlichkeit, die Furcht vor göttlicher Sanktion und das Einhalten von kollektiven Regeln gingen dabei Hand in Hand. Die Hölle ist ohnehin eine der interessantesten Erfindungen nicht nur des Christentums, sondern etlicher Religionen. So wie wir Kindern Gruselgeschichten erzählen, damit sie artig sind, erzählte man den Menschen von einer apokalyptischen Feuerwelt, in der sie auf ewig Qualen erleiden und gefoltert würden, um sie in der diesseitigen Welt zu disziplinieren. Die existenzielle Angst vor Gottes Strafe ist hilfreich, um Menschen zur Tugendhaftigkeit zu bewegen. Das funktionierte auch lange gut, bis die Menschen erkannten, dass sie raus mussten aus der Hölle ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. So schrieben es Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in ihrer berühmten Dialektik der Aufklärung von 1944.